Hey, wird im Land, bleibt der Killer ohne Erkan. Er schreit sich lautlos an das Haus und knipst dort alle Lichter aus. Er kappt die Leitung und den Strom. Nutzlos ist das Telefon. Bald da wird dein Leben enden in den eigenen vier Wänden. Das Opfer an nicht sein Bestreben. Es wird keine Rettung geben. Kühl im Kopf, Hand entbesonnen. Kein Ziel ist ihm je entkommen. Weißer Stolz, weiße Kraft. Ein Mann, der keine Fehler macht. Der Totenkopf am schwarzen Hemd. Schnell Feuerwaffen, Schall gedämpft. C.I.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. Combination, combination. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. Combination, combination. Hey. Party läuft im Punkhaus. Gefeiert wird ins Tausendhaus. Noch denkt niemand an den Tod. Welcher unausweichlich droht. Denn im Schutz der Dunkelheit nähert sich zum Sturm bereit. Ein kampferprobtes Killer-Team. Die besten Jungs von C.A.T. Der rote Punkt in dem Visier sinkt durch den Spalt der Eingangstür. Die erste Salve, die macht klar. Die Party-Killer sind nun da. C.A.T. Hey, hey, hey. C.A.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. Combination, combination. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. Combination, combination. Der Politiker von heute macht die Distanz zur Wählerbeute. Drum zieht sich für ruhiges Glück in die Einsamkeit zurück. Ein schickes Haus mit einem Zaun, nicht sehr groß ist ein Vertrauen. Personenschutz und Limousine, kein leichtes Ziel für Assassine. Doch unser Mut ist ungetrübt, in Attentaten wohl geübt. Es gibt kein Schutz und kein Tabu für uns Aryan Terror Crew. C.I.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. Combination, combination. Hey, hey, hey. C.I.T. Hey, hey. C.I.T. Hey, hey, hey. Combination, combination. Hey.